Der folgende Beitrag enthält Ausschnitte aus der Online-Veranstaltung, welche am 17.03.2022 auf YouTube stattfand, mit dem Titel Against the States and the Militarization of the Planet. Die Person, die ihr im Beitrag hören werdet, ist Salem aus Kiew, Gründer der Operation Solidarity. Viel Spaß. Operation Solidarity is a volunteering organization that was made by anarchists and libertarian socialists. Operation And Solidarity we ist got like eine three freiwillige aims, three basic Organisation, aims. The die first von one is to Anarchistinnen und help libertären Sozialistinnen gegründet our wurde. Wir haben comrades drei Hauptziele. Das erste ist die like Unterstützung unserer antifaschistischen, anarchistischen, libertär-sozialistischen, anti-autoritären Gefährtinnen, die sich mit Waffen gegen die Besatzerin wehren. Deshalb helfen wir ihnen auf jede erdenkliche Weise, zum Beispiel durch den Kauf von schusssicheren Westen, Helmen und allem, was sie sonst noch brauchen. Unser zweites Ziel ist es, Flüchtlingen aus unserer Gemeinschaft, also zum Beispiel der anarchistischen Gemeinschaft, ihren Familien und anderen Menschen zu helfen. Und das dritte Ziel ist es, unsere Gemeinschaft, die in den letzten 8 Jahren gewachsen ist, zu schützen und in irgendeiner Weise zu retten. Wir stehen in Verbindung zum Widerstandskomitee, das in diesen Zeiten vielleicht etwas bekannter ist. Das Widerstandskomitee verbindet die verschiedenen Gruppen, Einheiten und Individuen, die sich am Widerstand beteiligen, die die Besatzer mit Waffen in ihren Händen bekämpfen. Wir arbeiten also auch mit ihnen zusammen und helfen ihnen. So, yeah, we are working with it too and helping them in some way. Wie war die Situation für euch, bevor der Krieg begann? Yeah, talking about the war and talking about the things that happened last few weeks. So, Ja, before, sprechen wir über like den every Krieg, year, we über got die Dinge, die in den bombs letzten and 3 Wochen passiert trainings on sind. our borders with Früher gab es Russia and jedes Jahr Belarus. diese militärischen Every year, Übungen an twice unseren in the Grenzen zu last few Russland years, und we got the Belarus. news like, Jedes oh, Jahr Russia bekamen wir invaded zwei oder dreimal die Nachricht, dass borders, russische Truppen an der this Grenze invasion stehen and und es so Spannungen on. gibt. So, maybe from Viele Menschen 2018, haben sich damit immer wieder auseinandergesetzt you were und retired with dann wurde service ein and neues became Leben unter neuen new Bedingungen life real. in Die new conditions Menschen has become strukturierten ihr Leben mit real neuer Arbeit in den and neuen found Gebieten, new so dass der works Konflikt eingefroren wurde. Dieses Jahr, als es um die Ereignisse an den Grenzen zu Belarus und Russland ging, waren viele Menschen sehr skeptisch, ob Russland angreifen könne. Aber wir, libertären Sozialistinnen und Anarchistinnen, waren ziemlich besorgt über die Situation. Wir versuchten uns zu organisieren, bevor und nicht nachdem diese Ereignisse begannen. Also begannen wir einen Monat vor Kriegsbeginn mit unseren Versammlungen und machten eine Art Plan, was wir tun werden und was die Leute fühlen, was sie über unsere Perspektiven denken und was sie persönlich und kollektiv tun können. Und sie haben verstanden, dass einige Leute mit Waffen in der Hand kämpfen wollen und andere aus verschiedenen Gründen nicht. Leute, die aber auch nicht weglaufen, sondern hilfreich sein wollten. Menschen, die verstehen, was Kriegsführung bedeutet, verstehen, dass jede Art von Kriegsführung Versorgung, Hilfe und Unterstützung braucht. Es war uns also völlig klar, dass wir eine Struktur aufbauen mussten, die den kämpfenden Menschen hilft. So wurde es absolut organisch und natürlich, dass wir uns aufspalteten und in Verbindung blieben und auf diese Art und Weise arbeiteten und kooperierten. So, yeah, it became absolutely like organic, natural that we like split it, but still have some kind of connection between each other and working and cooperating in this way. Und wie ist die Situation momentan? Kannst du das aus deiner Sicht kurz schildern? So, what's the situation for right now? And so, we got like at least two big Also, wie ist die cities Situation im Moment? absolutely Wir haben destroyed mindestens zwei große Städte, die and völlig about half zerstört of them sind. taken Ich spreche da von Kharkiv und We Mariupol. got Die russischen those Streitkräfte haben verbotene particular Waffen auf areas that ukrainische became taken Territorien over of eingesetzt. Ukraine by Russia. Heute habe ich So erfahren, dass today die I got the russische news Armee in der that Nähe von near Kharkiv, Kharkiv in der they Nähe von observed Izum, the Phosphorbomben Russians use eingesetzt hat. phosphoric bombs Und wir warten hier tatsächlich and drauf, dass irgendeine Art chemischer Waffen, vielleicht sogar some kind of Atomwaffen, eingesetzt chemical wird. weapons or even Sie nukes haben before schon they used thermobarische Bomben in thermobaric Kharkiv und auch bombs in Kiew on Kharkiv eingesetzt. and on Kyiv also too. Wir haben mindestens einen toten Gefährten, der am 2. März bei Angriffen auf das Zentrum von Kharkiv ums Leben kam. Wir haben mehr als 3 Millionen Menschen auf der Flucht, die jetzt in Polen und in den nächsten Ländern Europas sind. Wir haben eine reale Chance auf den nächsten Weltkrieg. Viele Menschen sind tot, es gibt viel Zerstörung. Wir sitzen in unserem Hauptquartier in Kiew und draußen wird geschossen. In unserer Gegend ist es jedoch ziemlich sicher, ziemlich okay. Wir können auf die Straße gehen, aber wir hören viele Shells fallen. Die Pforte von Kiew sind zerstört und viele Menschen sind auf der Flucht. Wir haben eine Art Expedition in andere Teile der Ukraine unternommen, nach Lviv und in andere Städte. Und da haben wir mit Menschen auf der Flucht aus Irpin und Iti gesprochen. Das sind so Leute wie wir. Gestern konnten sie noch in einen Laden gehen oder sich auf der Straße treffen und über alles Mögliche reden. Aber heute sind sie auf der Flucht. Sie haben ihr Hab und Gut und ihre Kinder mitgenommen und sind auf der Flucht. Sie wissen auch gar nicht, was sie tun sollen, und das ist wirklich schrecklich. Their things, their children, and they are fleeing, they are running, and they are distracted, they don't know what to do with their lives anymore. So it's really horrible. Viele Anarchistinnen fragen sich, warum ihr kämpft. Ist es eigentlich das Gleiche, für die ukrainische Armee zu kämpfen oder für die Territorial Defenses? I think it's absolutely not. It's okay, I have to explain that we had from 2014 we had the reformation of army. Ich denke, dass es das absolut nicht ist. Seit 2014 wurde die Armee reformiert. Neben der normalen Armee gibt es nun auch territoriale Verteidigungseinheiten. Und das ist so eine Art anarchistische Idee, die Idee der territorialen Verteidigung eben nahekommt. Wenn du also in Kiew lebst und ein Bürger von Kiew bist und jemand greift dich an, dann bist du Teil der Verteidigung, also der territorialen Verteidigungseinheit. Du bleibst auch in Kiew und gehst nicht irgendwo hin. Das ist also nicht wie bei der regulären Armee. Wir gehen diesen Weg, weil es eine Gelegenheit ist, sich gegen die Besatzer zu wehren. Es ist eine Gelegenheit, in dieser Situation zu handeln. Es ist eine Gelegenheit, etwas für die Zukunft unserer Bewegung zu tun. Denn wenn wir eine neutrale Position einnehmen, wenn wir etwa nur sagen, kein Krieg, stopp den Krieg, könnten erstens viele Genossinnen in diesem Moment tot sein und zweitens müssen wir ja auch in Zukunft unsere Bewegung aufbauen. Wenn die Leute also fragen, wo wart ihr, als es Krieg gab, dann ist das Alibi, dass wir gegen den Krieg waren, nicht wirklich konstruktiv und wird nicht funktionieren. Wenn wir also eine starke Bewegung sein wollen, wenn wir weiterhin in der Gesellschaft vertreten sein wollen, wenn wir die Unterstützung und das Verständnis der Menschen haben wollen, dann müssen wir uns in dieser Aktion und in dieser Rolle beteiligen. Das ist unser Kontext. We have to take part in this action in this role because it's our context. Kannst du sagen, was die Rolle des Azov-Bataillons ist? Habt ihr Interaktionen mit ihnen? So, first of all, I have to say that still we have problems. Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir immer noch Probleme mit den Nazis haben. Aber es ist anders als 2014. Sie haben nicht mehr so viel Unterstützung von normalen Menschen. Und das heutige Narrativ ist eher nationalistisch oder patriotisch als nationalsozialistisch. Was Azov betrifft, so habe ich die Information, dass sie immer noch einen neonazistischen Kern haben, der ihre Arbeit koordiniert. Aber viele Leute gehen zu Azov, weil sie dort die beste Vorbereitung für das Militär bekommen. Sie haben also immer noch diesen Nazi-Kern und sie haben ihre politische Ausbildung und versuchen, den Leute in ihre Struktur zu integrieren. Aber ihre Ideen werden von vielen Menschen nicht so ernst genommen. Sie haben nicht so viel Unterstützung von normalen Menschen. Bisher haben wir keine Interaktion mit ihnen und ich habe keine Informationen über Einheiten, die wegen politischer Ansichten gegeneinander kämpfen. Cases when they were fighting between each other because of their like political views and so on. Es scheint paradox in dieser Situation, aber siehst du vielleicht auch positive Szenarien für eure Bewegung? About positive things, kind of positives. Like we have different people that are fighting. Wir haben Menschen und Gruppen, die gegen die Besatzer kämpfen und denen die Möglichkeit gegeben wird, von einigen wirklich guten und wünschenswerten sozialen Veränderungen zu träumen. Mich persönlich inspiriert diese Situation. Die Menschen solidarisieren sich. Es war eine absolut erstaunliche Atmosphäre, als ich durch die Stadt gefahren bin und mit verschiedenen Menschen auf der Straße gesprochen habe. Ihr solltet wissen, das sind nicht nur Militärs, sondern auch normale Menschen, ArbeiterInnen, Angestellte und so weiter, die auf den Straßen Barrikaden bauen, Molotow-Cocktails herstellen und auf die Verteidigung vorbereitet sind. Wegen des Krieges können wir die wirtschaftlichen und sozialen Probleme im Moment nicht sehen, aber sie werden wieder auftauchen. Und ich hoffe auf eine Zerstörung und einen Bruch des derzeitigen Systems in Russland und Belarus. Ja, tatsächlich hoffen wir auf ein echtes gesellschaftliches Erwachen in Russland und Belarus. Wir wissen nicht wie, aber das ist unser Traum. Wir könnten neue soziale Strukturen aufbauen, politische und wirtschaftliche, und auf einem neuen libertären Weg gehen, um aus diesem Krieg etwas Gutes und Schönes für alle zu machen. Like way, yeah, to make this war end and to build something good and beautiful for everyone. Was können Menschen tun, um euch zu unterstützen? The first thing that, how can you help us? Die erste Sache, mit welcher ihr uns helfen könnt, ist etwas mit dem Eigentum der russischen Oligarchen oder der mit Russland verbundenen Mafia, PolitikerInnen und so weiter zu tun. Sie haben eine Menge Eigentum auf der ganzen Welt. Wenn wir auf Europa schauen, ist es das Beste, Gebäude zu besetzen, wie es unsere britischen Gefährtinnen getan haben, und daraus ein soziales Zentrum für Menschen auf der Flucht und politische Aktivistinnen zu machen. Die zweite Sache ist, unterstützende Veranstaltungen zu organisieren, Informationsveranstaltungen über die Situation in der Ukraine, Belarus und in Russland und auch über Perspektiven daraus. Der dritte und vielleicht einer der wichtigsten Punkte ist Geld. Der vierte ist, den Menschen aus der Ukraine zu helfen, den Anarchistinnen aus der Ukraine und allen, die geflohen sind. Das waren Ausschnitte aus einer Online-Veranstaltung vom 17.03.2022. Die Veranstaltung trug den Titel Global Solidarity Against the States and the Militarization of the Planet. Voices from Ukraine, Belarus and Russia. Wir haben einige der Fragen, die im Chat gestellt wurden, und Teile des Inputs aus der Ukraine vertont. Ihr habt in dem Beitrag Salem aus Kiew gehört von der Operation Solidarity. Wenn ihr jetzt das ganze Event hören möchtet, dann könnt ihr gerne in den Sendungsnotizen schauen. Viel Spaß dabei.